ein Walzer sein, bei einem Glasel Wein. Es muss ein Walzer sein, um mit einem Mädel glücklich zu sein. Es muss ein Walzer sein, das leuchtet jedem ein, wenn die Geige von Liebe und Seligkeit singt. Ah, fühlst du tief, wie der Walzer das Herz dir bezwingt. Sein, das leuchtet jedem ein, wenn die Geige von Liebe und Seligkeit singt. Fühlst du tief, wie der Walzer das Herz dir bezwingt.